And now, the show starts. Carbeat FM. Er ist wieder da. Und diesmal ist er voller Wut. Er hat die Nase voll vom passiven Widerstand. Jetzt schlägt er hart zurück. Er kennt keinen Spaß. Ihm ist keiner gewachsen. Ha, keine Bewegung, Scheißkerl. Dieser Mann schlägt alles kurz und klein. Aber er ist auch kein Kostverächter. Für mich ein Steak, blutig klar. Er kennt nur ein Gesetz. Sein Gesetz. Ist der unverantwortliche Sendeverantwortliche Rolf Gensrich. Hallo, liebe Hörgemeinde, ich bin es selbst mit Okabit FM in der 29. Kalenderwoche, übrigens aufgezeichnet am Samstag, den 14. Juli, abends. Es hat schon seine Vorteile, dieses Wetter, gerade für mich, ja, im Prenzlauer Berg, weil bei solchem Wetter sitzen weniger Leute als sonst auf ihren Balkonen und grillen. Und so bin auch ich etwas, ja, ich finde das Wetter gar nicht mal so schlecht abends eigentlich. Muss ich ja mal eingestehen. Ja, wir machen heute wieder einen bunten Schwenk, einen großen Schwenk von viel Musik von unbekannten Künstlern über die Beatles und die Serien und dieser Serie Geschichten zum Bügeln und in die Ferne schweifen und auch wieder, ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt oder die nicht ganz so bekannt sind insgesamt. Ich fange an mit einer Band, die, naja, heute keiner mehr kennt. Die Band hieß damals Hello, hat einen großen Hit. Ich bringe einen ihrer Hits, der nicht ganz so bekannt war. Oh, arbeite ja heute mal mit geschlossenen Fenstern auf dem Hof, also wir haben trotz Regen. Eine Sache, die ich nun wirklich nicht irgendwie nachvollziehen kann, da setzen sich dann die Leute zwar raus auf den Hof, aber haben gleichzeitig ein Zelt gespannt, um dann auf dem Hof im Zelt zu sitzen, weil man ist ja dann ja in der Natur oder was, ich weiß nicht, da könnte man ja auch gleich in der Wohnung feiern, aber wie gesagt, das sind Sachen, die sich mir irgendwie wohl verschließen. Ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung und vielleicht, ja, naja, egal. Skal do jung, Ele. Grad noch zusammengesessen, gerade noch Pläne gemacht. Vielleicht, wenn Zeit ist im nächsten Jahr, grad noch zusammengelacht. Der Clown geht nicht tot, war dein Lieblingsspruch, und du hattest vom Leben noch lang nicht genug. Haben geträumt von Konzerten, du spielst und ich singe dazu, und wir gründen eine große Band. Wer nicht mehr dabei ist, bist du. Der Clown geht nicht tot, war dein Lieblingsspruch, und du hattest vom Leben noch lang nicht genug. Ich wein, sing mich heiser, die Töne verwehen, das Orchester wird leiser, weil die Musiker gehen, die Musiker gehen. Jeder hat seine Helden, einer von meinen warst du. Steh hier mit denen, die ebenso fühlen, sie spielen und ich singe dazu. Der Clown geht nicht tot, war dein Lieblingsspruch, und wir hatten von dir noch lang nicht genug. Ich wein, sing mich heiser, die Töne verwehen, das Orchester wird leiser. Zusammengesessen, gerade noch Pläne gemacht. Vielleicht, wenn Zeit ist im nächsten Jahr, gerade noch zusammengelacht. Ich wein, sing mich heiser, die Töne verwehen, das Orchester wird leiser, weil die Musiker gehen, die Musik im Herz. Der Winter sollte längst vorbei sein, doch immer noch fällt Schnee. Der Weg ist hart gefroren und eisig, auf dem ich zu dir geh. Mein Herz ruft Liebe, mein Herz es schreit. Es schreit vor Sehnsucht, doch dein Herz schweigt, dein Herz schweigt. Schon ist kalter Winter, ich wünsch mir Sonnenschein. Du bist mir nah und doch so fern, bin immer noch allein, noch allein. Mein Herz ruft Liebe, mein Herz es brennt, verglüht vor Sehnsucht, das nichts uns trennt. Nichts uns trennt. Wieder wird es Frühling, es wird immer wieder warm. Ich bin mir sicher, eines Tages halte ich dich fest im Arm. Mein Herz ruft Liebe, mein Herz es brennt, verglüht vor Sehnsucht, dass nichts uns trennt. Mein Herz ruft Liebe, mein Herz es schreit. Es schreit vor Sehnsucht, doch dein Herz schweigt, dein Herz schweigt. Mein Herz ruft Liebe, mein Herz es schreit. Dein Herz schweigt, dein Herz schweigt. So, das soweit gerade Ujung Ileve heute. Geht gleich weiter mit erst Sirko Steinhäuser, danach Dota, die Kleingeldprinzessin, und dann gibt's unseren langen Wortbeitrag, heute ist ja wirklich lang, aus der Rubrik Bügeln und in die Ferne schweifen, ausgewählte Geschichten, heute Teil 4, Ausschnitte aus Tiger fressen keine Yogis von Helge Timmerberg, gelesen von Mathieu Carrier, und das Ganze ist 19 Minuten lang. A big box boggles around my head. If you really love me, you could make me mad. A zigzag cigarette till I'm dead. If you really love me, I'll be glad. Someone's calling your name. Somebody came, heart full of flame. Someone's digging your brain, riding the wave. Could you behave? Chocolate chick, choose a Chinese shoe. So I really, really love you and what you do. A knick-knack nook never used by a fool. A wrecker never reacts to cool. Someone's calling your name. Somebody came, heart full of flame. Someone's digging your brain, riding the wave. Could you behave? Someone's calling your name. a white unicorn. And like this I swear I'll be true and strong. Around my head, if you really, really love me, you could make me mad. A zigzag cigarette till I'm dead. If you really, really love me, I'll be glad. Someone's calling your name, somebody came, heart full of flame. Someone's digging your brain, right in the way, could you behave? Seid ihr richtig? Ja, seid ihr richtig. Aus Tiger fressen keine Yogis von Helge Timmerberg, gelesen von Mathieu Carrière. Zwei weitere Stunden ging's durch den Dschungel, dann standen wir auf dem Vorhof eines kleinen Tempels. Swami Shiva empfing uns. Der Mann war ziemlich rund, seine Arme waren mit Asche gezeichnet und seine Haare hatte er seit Jahren nicht mehr gekämmt. Er konnte herrlich lächeln. Wenig später saßen wir in der Hütte der Tempelfrau, die uns Unmengen Reis, Dahl und Curry zu essen gab. Während wir noch aßen, schob sich Swami Shivas Bauch vor die Tür der Hütte. Außer seinem Bauch war nichts von ihm zu sehen, und so machte ich mir ein paar Gedanken über den heiligen Mann. Warum ist der so dick? Dazu Jans Erleuchtungstheorie, die er aus erster Yogi-Hand erhalten hatte. Solange sich ein Yogi um seine Erleuchtung bemüht, verbraucht er Unmengen von Energien. Er müht sich Tag und Nacht mit Asanas und Askese, er kämpft und strebt, versagt und überwindet, und bei dieser Art von Maloche wird er spindeldürr. Aber hat er das Nirvana erreicht, verhält es sich genau umgekehrt. Alle Energien fließen ihm nun zu, er verbraucht fast nichts mehr und wird dick. Richtig schön dick. T.M. Maharishi ist fett, verbirgt seinen Bauch aber unter weißen Gewändern. Bhagwan versteckt den seinen auch sehr geschickt. Nur Swami Shiva lässt ihn wie eine pralle Weltkugel in der Sonne glänzen. So gesehen konnte der Swami durchaus erleuchtet sein und das Ziel allen menschlichen Seins erreicht haben, aber Jan meinte, es wäre in seinem Fall doch eher das Essen der Tempelfrau gewesen. Jan meinte auch, dass Swami Shiva ein Verhältnis mit der Köchin habe, weil deren drei Kinder ihm so ähnlich sehen. Jedenfalls bot uns Shiva nach dem Essen einen guten Schluck Brandy an, und Swami Anand, der uns auf den Berg geführt hatte, reichte uns einen Zettel, auf dem in Englisch und in Hindi geschrieben stand, dass Swami Anand sich seit Jahren abmühte, einen Ashram aufzubauen, was wiederum ein Auftrag eines Guru so und so sei, und darum wären ein paar Rupies eine willkommene Hilfe. Dollar nehme er natürlich auch an. So machen die Sadhus also ihre Mäuse, dachte ich. Der eine verkauft Brandy, der andere baut einen Ashram, und Swami Anand bekommt 10 Rupies für seine Führung durch die kühle, klare Bergluft. Die er übrigens mit einer kleinen Handelsreise verknüpfte, wie wir später erfuhren, in Sachen Bienenhonig. Eine Woche blieben wir bei den Sadhus auf dem Berg. Wir bezogen ein Zimmer im Gästehaus des Tempels. Es war ein 3x3 Meter dunkles Loch mit einem kleinen Fenster zum Garten. Die eine Hälfte der Tür war aus Holz, die andere Hälfte fehlte. Spinnen hatten in jahrelanger Feinarbeit zarte und gleichzeitig imposante Gebilde an den Wänden geschaffen. Dafür gab es keine Küchenschaben. Die konzentrierten sich auf die Hotels an der Küste. Mittags, wenn es nichts weiter zu tun gab, als auf dem Rücken zu liegen und das Ende der großen Hitze abzuwarten, fiel das Licht gebündelt wie Laserstrahlen durch die Löcher im Dach und malte goldene Flecken auf Mirtas karamellfarbene Pobacken. Sushila, die Brahmanenfrau, erwies sich als gute Köchin. Uta, Uta, sagte sie mindestens 2-mal am Tag, und sofort setzten wir uns mit gekreuzten Beinen auf die Veranda des Gästehauses, gaben Quellwasser auf die Palmenblätter und wischten sie mit der Handfläche ab. Erst dann löffelte die Brahmanin ihren Reis darauf. Es waren ruhige Tage, die nur ab und zu von der Ankunft frommer Pilger unterbrochen wurden. Sie kamen von weit her zu dem kleinen Tempel, weil der Göttin Kali hier noch Blutopfer dargebracht wurden. Das waren die Hühner, mit denen Sushilas 9-jähriger Sohn spielte. Sushila selbst war in ihrem 29 Jahre währenden Leben noch nie über die 3 Dörfer unten im Tal hinausgekommen. Im Kino ist sie noch nie gewesen. Sie war klug und auf ihre Art hübsch, und sie trug Ringe im Ohr und in der Nase, und sie malte mit weißem Kreidestaub komplizierte Mandalas auf den rotbraunen Lehm, aus dem die ganze Tempelanlage gebaut war. Wir verbrachten unsere Zeit mit Staunen. Morgens gingen wir den Berg ein Stück hinauf, um die Sonnenaufgänge zu erleben. Die waren so unbeschreiblich, dass ich es gar nicht erst versuche. Mittags dösten wir in unserem Zimmer im Kegel der Laserstrahlen oder saßen auf dem Vorhof des Tempels und schauten auf die Welt. Dann kamen die Sonnenuntergänge, Farborgien von Horizont zu Horizont. Der beste Platz für dieses Schauspiel war natürlich die Bergspitze. Man brauchte nur eine halbe Stunde, um sie zu erreichen. Da stand dann dieser winzige Tempel, der nicht größer als ein Toilettenhäuschen war, ein keuscher Jüngling lebte darin, Mantras singend und die Veden studierend. Am zweiten Abend unseres Bergaufenthaltes gingen wir zu ihm hinaus, setzten uns etwas abseits auf den Berghang und ließen uns in den Sonnenuntergang fallen. Der Sadhu verschwand völlig im Dunkel seines Tempels und wir vergaßen die Zeit. Es wurde stockfinster und plötzlich hörte ich wenige Meter von uns entfernt Geräusche, die nur von einem sehr großen Tier stammen konnten. »Besser wir gehen«, sagte ich zu Mirta, die derselben Ansicht war, und während wir uns in dem diffusen Schein einer kleinen Taschenlampe durch den Dschungel tasteten, beteten unten im Tempel drei Menschen eine Viertelstunde lang für uns, denn kein vernünftiger Inder würde sich in der Nacht im Urwald herumtreiben, weil die Tiger in diesem Wald nachts auf die Jagd gehen und weil es hier Schlangen gibt, die tödlicher sind als das deutsche Fernsehprogramm. Kalidasa kam am Morgen des dritten Tages. Er hängte einfach seinen langen Bart durch das Fenster und sagte »Ho, ho!« Er hatte liebe kindliche Augen, trug eine Brille, wenn er lesen wollte, und hustete an diesem Morgen drei meiner Goldflake-Filter weg. Er wurde zu meinem Lieblings-Sadhu. Ein Yogi wie aus dem Bilderbuch. Seit 6 Jahren lebte er im Dschungel außerhalb des Tempels. Er hatte dort ganz allein einen kleinen Ashram aus Lehm gebaut. Daneben war ein zweites kleines Haus, auch schon halb fertig. Wenn man vor seinem Haus saß, schaute man durch eine Öffnung des Dschungels weit über das Land. So wie wenn man aus einem Fenster blickte. Hinter dem Ashram war ein kleiner Teich, auf dem Lotusblüten träumten und zu dem, wie Kalidasa erzählte, jeden Morgen ein Tiger zum Trinken kam. Er zeigte mir später den Pfad des Tigers. Er zeigte mir die Fährte des wilden Büffels und die 5 Meter lange Königskobra, die ihn abends besuchte, und er zeigte mir das einzige Loch in der Mauer seines Ashrams, durch das eine andere, kleinere Schlange in sein Allerheiligstes zu schlüpfen pflegte. Dort hatte er seinen Shiva-Altar und seine Götterbilder und heilige Asche. Kalidasa machte seit 22 Jahren Asanas und sein Körper war makellos, bis auf die Krampfadern, die an seiner linken Wade klebten. Der Yogi wirkte naiv, aber an dem Morgen, als er zum ersten Mal bei uns war, rechnete er schneller, als ich denken konnte, den Preis von 3 Packungen Goldflake aus, das Stück zu 3,75 Rupies. Er wollte hinunter in die Tempelstadt gehen und bot sich an, dort für uns einzukaufen. 1,5 Kilo Tomaten, 10 Bananen, Butter, wenn er sie kriegte, Zucker und Zigaretten. Ich schätzte, dass er den Einkauf beim Kollegen Swami Anand tätigen würde, der uns auf den Berg geführt hatte. Denn ich hatte in Erfahrung gebracht, dass der im Ort einen kleinen Kiosk sein eigen nannte, wo er alles verkaufte, was die Pilger an Devotionalien und Opferspeisen brauchten, wenn sie die Götter mit ihren Bitten um Reichtum und Kindersegen nerven wollten. Swami Anand war gut im Geschäft, wie Jan es ausdrückte, aber wer wollte ihm das verübeln? Die meisten Sadhus, Swamis und Yogis verstehen einen Teil ihres frommen Tuns eben als Business. Genau wie die offiziellen Brahmanenpriester in den Tempeln, die für jeden kleinen Segensspruch Cash sehen wollen. Die gewöhnlichen Straßenjogis auf der Straße haben es da etwas schwerer, ihre Bettelschalen vollzukriegen. Ein paar Wunder zu vollbringen ist für solche Zwecke sehr nützlich, aber auch die Gabe, anständig fluchen zu können, macht sich für einen indischen Priester bezahlt. In den großen Tageszeitungen finden sich immer wieder Anzeigen von Tantra-Yogis, die für ein Honorar von 100 Rupies aufwärts den werten Nachbarn oder Töchterschänder derart verfluchen, dass ihm das Knochenmark hochkommt. Die meisten Inder glauben fest an sowas. Sie haben eine heillose Angst vor den Flüchen der Sadhisadhus und deshalb haben die Mönche in der Regel alle ein einigermaßen gesichertes Einkommen. Wie gesagt, there is no business like show business und das ist das halbe Sadhu-Leben, womit ich die heiligen Männer in keiner Weise abqualifizieren will. Ich finde ihre Gegenwart sogar immer recht erheiternd, denn im Gegensatz zu den normalen Indern sind die Sadhus witzige und sogar intelligente Leute. Meist haben sie auch erlesenes Haschisch dabei, denn sie sind die einzigen im Lande, die es legal besitzen und rauchen dürfen. Und Yogis fragen einem Fremden kein Loch in den Bauch, weil sie es nützlicher finden, wild vor sich hinzuträllern. Kalidasa zum Beispiel sang seine Mantras immer, wenn er den Berg hinabging, mit solch einer Herzenslust und Lautstärke, dass die Leute unten in der Chai-Bude bereits 10 Minuten vor seiner Ankunft das Teewasser für ihn aufsetzten. Auch wir waren hocherfreut, als wir in 2 Tage, nachdem er uns verlassen hatte, aus der Ferne Summen und Brummen hörten. Uns waren mittlerweile die Zigaretten ausgegangen. Der Yogi erwies sich übrigens als grundehrliche Haut. Er rechnete auf den Paisa genau mit uns ab und die Tomaten hatte er so billig eingekauft, dass Mirta beschloss, von nun an in Sachen Gemüse nur noch den Sadhu auf den Markt zu schicken. Wir verstanden uns mit Kalidasa wirklich ausgezeichnet und so fragte ich ihn, ob ich mit ihm zusammen Yoga machen könne. Er zeigte sich darüber hocherfreut. »Come in the morning«, sagte er. Dann verschwand er im Dschungel. »Der fängt morgens um 4 Uhr an«, sagte mir etwas später unser Freund Jan, der sich in den Gebräuchen der Yogis besser auskannte. »Das schaffst du nie.« Ich wusste, Jan war nur neidisch. Am nächsten Morgen saß ich kurz vor 4 bei Kalidasa auf der Matte. Das Licht meiner Taschenlampe und die Worte eines alten Freundes hatten mich sicher durch den Wald geführt. Was nachts wie eine Schlange aussieht, erweist sich am Tag als ein Ast. Kalidasa war bereits fertig geschminkt. 3 mit Asche gezogene Striche auf den Oberarm, 3 auf den Unterarm, 3 lange auf der Brust, 3 feine auf der Stirn und in der Mitte leckte von seiner Nasenwurzel bis zum Haaransatz feuerrot die Zunge der Göttin. Der Yogi saß im Lotussitz in dem Allerheiligsten seines Ashrams. Sein linker Arm ruhte auf einem kunstvoll geschnitzten Meditationsstab, rechts neben ihm stand der bronzene Krug, den ihm sein Guru zur Einweihung in die geheimen Lehren geschenkt hatte. Vor ihm brannte das heilige Feuer. Die Götterbilder, die an der Wand lehnten, wirkten in dem Spiel von Licht und Schatten lebendig, der Duft von starken Räucherstäbchen lag in der Luft. Ich musste für einen Moment an die Worte Sushilas denken. »Kalidasa no gut Yogi«, hatte sie am Abend zuvor gesagt. Und sie hatte dabei mit ihren Händen vor meinen Augen herumgefuchtelt, um zu zeigen, dass es Kalidasa mit der schwarzen Magie treibe. Aber ich glaubte ihr nicht. Es war ziemlich klar, dass Sushila nur sauer auf den Yogi war, weil der uns Gemüse mitgebracht hatte, was ihren Umsatz schmälerte. So sind sie eben, die Brahmanen. Kalidasa hielt mir eine Schale hin, auf der ein kleines Feuer brannte. Ich legte meine Hände über die Flamme und berührte meine Stirn. Danach zeichnete er mit Asche ein Mal zwischen meine Augen, blies kräftig in das Horn Shivas und es konnte losgehen. Wir gingen ins Freie. Im Dschungel war es still. Das Einzige, was man hörte, war ein kleiner Wasserfall in der Nähe. 64 Quellen hatte der Berg. Die meisten vereinigten sich in diesem Wasserfall, der einen Fluss speiste, in dem sich unten in der Tempelstadt die Pilger von ihren Sünden reinwuschen. Durch das große Dschungelfenster sah ich den Himmel. Er war noch übersät mit Sternenkristallen, aber er begann bereits, sich rot zu färben. Die Sonne würde bald da sein. Wir setzten uns vor den Teich hinter Kalidasas Hütte und begannen mit den Asanas. Wir fingen mit dem Sonnenanbeter an. Sind 7 Ananlis-Übungen körperte ich mir ein, das Arme Kopf weigt, um sie stehen und sie leicht sind. In Schicke, da gang dem Hayat, sein Fierge, der seit Jahr und so steht, na sollen's Äste gönn sein. Vom Baum ging ich in die Kerze über, dann kam der Pflug, eine Stellung, die eigentlich nur ein Nachspiel der Kerze ist. Die genau umgekehrte Stellung zu Pflug ist der Fisch. Diese Übung liebe ich besonders. Die Beine sind in der Lotusposition gekreuzt und man biegt langsam den Rücken nach hinten, bis der Kopf mit der Stirn den Boden berührt. Das ist zuerst sehr anstrengend, aber immer wenn du glaubst, jetzt reicht's, jetzt geht's nicht mehr, entspannst du dich. Wahrscheinlich, weil du aufgegeben hast, mit der Kraft deiner Muskeln zu kämpfen. Immer dann kommt große Ruhe über mich und ich beginne schon am Boden die Welt verdreht zu betrachten. Die Erde ist oben, der Himmel unten. So sah ich an diesem Morgen die grünen Pflanzen des Dschungels. Ich sah einen schreiend bunten Tausendfüßler mit 1000 Füßen nach oben an mir vorbeikrabbeln und 1000 Mücken auf dem Rücken über den Lotusteich düsen. Dann sah ich den Tiger. Er war lautlos aus dem Busch gekommen, um am Teich zu trinken. Er tut es jeden Morgen, hatte uns der Yogi erzählt, aber ich hatte es vergessen oder wohl auch nicht ganz ernst genommen und nun starrte er mir aus 50 Zentimeter Entfernung in die Augen und es war kein Gitter zwischen mir und ihm. Ich wagte nicht mehr, mich zu rühren, ich wagte nicht einmal mehr zu atmen. Was dann geschah, kann ich mir nur yogatechnisch erklären. Es gibt eine Übung, Pranayana wird sie genannt, die gehört zum kraftvollsten, was sich die Yogis jemals ausgedacht haben. Eigentlich sitzt man dabei in der Lotusposition mit geradem Rücken und erhobenem Haupt. Man schließt mit dem Daumen eines seiner Nasenlöcher und atmet durch das andere tief ein. Man hält die Luft an, schließt die Augen bis auf einen kleinen Schlitz und schielt auf die Nasenspitze. Das stoppt die Gedanken auf der Stelle. Solange die Luft im Kopf bleibt, ist es, als säße man in einem Eisschrank irgendwo über der Welt. Man vergisst jedes Gefühl, jeden Wunsch, überhaupt jede Regung des Herzens. Die meisten westlichen Yogaschüler praktizieren die Technik höchstens eine Minute lang, weil das ausreicht, um einem Speed für den ganzen Tag zu geben. Nebenbei soll es ausgesprochen gut gegen Schnupfen und Erkältung sein. In Indien gibt es aber Leute, die die Luft 15 Minuten, eine halbe Stunde oder sogar länger anhalten. Was dann geschieht? Davon werden die wunderlichsten Geschichten erzählt. Die Sache ist aber nicht ganz ungefährlich und es gibt nur wenige starke Yogis, die mit einem extremen Pranayana umgehen können. Die Stellung, in der ich mich befand, als der Tiger kam, war zwar nicht die klassische Pranayana-Lotus-Position, sondern der Fisch. Aber der Anblick der Riesenkatze hatte mir den Atem gestoppt und so saß ich bereits 5 Minuten mit der Stirn am Boden, ohne ausgeatmet zu haben, und schaute in die Augen des Tigers. Das Pranayana erwies sich als mächtig genug, mir die Angst zu nehmen. Nicht, dass ich sie nicht hätte sehen können, sie stand vor mir, die Angst, wie ein grauer Nebel, der auf seine Chance wartet. Hätte ich geatmet? Er wäre durch die Nase in mein Gehirn gezogen, hätte Panik und Schrecken im Organismus verbreitet und die ganze Angelegenheit wäre wahrscheinlich sehr unangenehm ausgegangen. So aber fühlte ich nur eine ständig wachsende Ruhe im Kopf und begann, die Dinge zu verstehen. Ich verstand plötzlich, warum Kalidasa hier seit 6 Jahren unter Tigern und Giftschlangen leben konnte, ohne von ihnen belästigt zu werden. Ich verstand plötzlich die Worte meines alten Freundes, der gesagt hatte, »Tiger is in you, we create Tiger.« Das stimmt auch umgekehrt. Wir können den Tiger auch in uns töten, und dann ist er einfach nicht mehr da. Oder besser, wir sind nicht mehr da. Er sieht uns und sieht uns nicht. Denn da ist keine Regung, kein Geruch, kein Schweiß, nicht mal ein Gedanke, der ihm Unsicherheit und Angst signalisieren könnte. Der Tiger erhält keine Reaktion auf sich und das nimmt ihm die Existenz. Ohne Beutetier kein Raubtier, ohne Opfer kein Mörder, ohne Verlierer kein Gewinner. Das waren so ungefähr die Gedanken der ersten 15 atemlosen Minuten. Dann fiel ich in Halluzinationen. Ich hatte die ganze Zeit ununterbrochen in die Augen des Tigers gesehen und plötzlich sah ich in seinen grün-gelben Pupillen kunstvolle Mandalas, die sich fortwährend veränderten. Runde, sternförmige, kristallzackige Mandalas. Muster und Farben flossen wie in einem Kaleidoskop ineinander, und je tiefer ich in das Zentrum dieser rotierenden Bilder schaute, desto schneller flossen die geraden Bögen und Kreise, die dreieckigen und fünfzackigen Kristalle, und dann lösten sich die Strukturen vollends auf, und es war, als ob sich in allen Farben schillernde Flüsse in ein schwarzes Loch stürzten, und ich stürzte mit ihnen, sah nichts mehr, hörte nichts mehr, fühlte nichts mehr und brach mit diesem psychedelischen Wasserfall hinein in eine andere Welt. Gut, dass ich schwimmen kann, dachte ich noch, denn ich tauchte in einem Teich auf, der voller Lotusblüten war. Am Ufer sah ich Krishna sitzen, den blauhäutigen Gott. Licht sprudelte aus seiner Krone und er hielt sich den blauen Bauch vor Lachen, als er mich erblickte. Ich muss unbeschreiblich dumm ausgesehen haben mit dieser Lotusblume auf dem Kopf, deren Blätter sich wie eine Schlafmütze über meine Ohren legten. Neben Krishna stand ein wunderschöner Tiger. Jedes einzelne Haar in seinem Fell war ein Vermögen wert. Fein gearbeitete goldene Seide war es, und wenn er seinen Schweif bewegte, ertönte Musik. So wunderbar war alles, dass ich zu weinen begann. Da schaute mich der Tiger mit seinen großen, ernsten Augen an und sagte in der Sprache der Menschen, »Auch diese Welt ist nur ein Wahn.« Im selben Augenblick kam ich zurück. Die Phase der Halluzination war vorbei. Am Wasser saß nicht Krishna, sondern Kalidasa, mein Lieblingssadhu. Der Tiger vor mir konnte nicht sprechen, weder Englisch noch Hindi, und ich schwamm auch nicht in dem Teich mit einer Blume auf dem Kopf, sondern lag mit der Stirn am Boden und hielt noch immer den Atem an. Einen Herzschlag lang wollte mich Traurigkeit übermannen. Die Vision war zu schön gewesen. Aber das nächste Ding kam sofort. Ich hatte nun wohl bereits eine halbe Stunde nicht mehr geatmet und damit die magische Grenze des Pranayanas überschritten. Ich fühlte mich higher als nach den letzten 20 Joints und hätte den Rest meines Lebens in die Augen dieses Tigers sehen können. Aber plötzlich sah ich sie nicht mehr. Ich sah den Tiger überhaupt nicht mehr. Ich sah Blätter und Äste und ganz in der Nähe sah ich einen Affen an der Liane hängen und dann wurde mir klar, was los war. Ich schwebte mit gebogenem Rückgrat und der Stirn nach unten langsam aus dem Dschungel in die Lüfte. Und der Tiger stand verloren am Lotusteich und bestaunte das Wunder der Levitation und er schaute und schaute, bis der Morgen den Himmel endlich ganz rot gefärbt hatte. Thank you. que acaba de sorrir. Meu ouvido tem como um elo profundo, que se cansa de ouvir quando tudo tá imundo. Mundo curto, onde começa e acaba por ali. Não invento mentiras que com o tempo vão se abrir. Sou moreno, branco, mulato, vermelho, incerto. Não importa quem sou eu, não importa o que aparento. Sweet boy, you go shopping. Na parede, também tem para mim. Eu invento histórias cabeludas. A luz, a cor, a voz, tudo tem beleza quando se mostra coração e sua grandeza. Escuta bom e eu gosto. Entrou na parede, também tem para mim. Eu invento histórias cabeludas. A luz, a cor, a voz, tudo tem beleza quando se mostra coração e sua grandeza. De ouvir quando tudo tá imundo. Mundo curto, onde começa e acaba por ali. Não invento mentiras que com o tempo vão se abrir. Sou moreno, branco, mulato, vermelho, incerto. Não importa quem sou eu, não importa o que aparento. Esquenta bom e eu gosto. Empurro na parede quando me tem para mim. In der Stimmung, das Café über zu verlieben. Dennoch, ich gehorche hier schließlich meinen eigenen Trieben. Da kommst du so daher und du läufst so lassiv. Und ich spüre deine Vibration sind positiv. Ich geh direkt auf dich zu, du lehnst dich lässig ans Gemäuer. Und ich frage dich, ey Baby, sag mal, hast du nicht mal Feuer? Und da zuckst du, du bist Raucher, schon ein Hightech-Leiter. Und ich frage mich im Innern, Mann, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Deine Flamme schießt empor, versenkt in die Brauen. Und ich denke, solches Feuer haben eine super heiße Frauen. Und du stammelst und errötest und das wäre dir super peinlich. Und ich blinzel mit dem Auge, Girl, ich bin mir nicht zu klein. Ich inhaliere den Rauch, obwohl ich kaum und merke, dass ich dir dabei tief in den Ausschnitt schaue. Dieser Blick erweckt mit mir mit einem Schlag die größte Lust. Denn du bist Trägerin einer echten Bilderbrust. Darum frag ich dich, hey, wollen wir nicht zusammen was trinken? Du nickst, ich schick mich an den leeren Taxi zu winken. Stell ihn ein, ich sag zu dir, ich lade dich ein heute Nacht, dass es so schnell geht. Hätte ich ja selber nicht gedacht, ich überzeuge dich davon. Ich bin ein ganzer Mann und das zeigt sich schon daran, dass ich gut prahlen kann. Und du lachst und fragst, okay, ey, wo fahren wir denn hin? Denn ich kenn mich nämlich gar nicht so gut aus in Berlin. Ich entgegne dir, ich zeige dir die Weekend-Metropole und ich frage mich im Innern, hab ich auch genügend Kohle, scheißegal. Für dich hau ich alles auf den Kopf, denn du machst mich ganz verrückt mit deinem gabenfarbenen Zopf. Wir steigen aus bei dieser Kneipe und dir heißt das dritte Ohr. Langsam kommt es mir so vor, als hätte ich ein Riesenohr. Sind Plätze frei auf dem sonnenhellen Trittoir. Ich rieche dir eine Zigarette und du sagst mir mit Papa. Ich sag, ich wohne in die Ecke, wir können nachher auch zu mir. Jetzt bestell ich erstmal was für dich, wie Wein für mich und Bier. Du hebst dein Glas und meinst so viel Sand auf Ex. Und ich schau dir in die Augen und ich weiß, ob du willst Sex, jetzt erkenn ich es. Du bist das fünfte Element, komm doch mit. Es wird nur ein One-Night-Stand, ja, ich will dich. Heute Nacht, ich will dich. We'll be right back. Also nochmal ganze zwei Stücke nacheinander, nicht? Ja, Beatles, da sind wir jetzt angelangt, chronologisch weiter mit dem White Album, erschienen am 22. November 68, heute drei Stücke natürlich wieder davon. Und zwar Obla Di, Obla Da, das erste Reggae-Stück der Beatles und gleichzeitig der erste internationale Erfolg dieser Musikrichtung. Obla Di, Obla Da ist ein Stück, das überwiegend von Paul stammt, aufgenommen hat im 2. Juli 68 und sicher das bekannteste Stück des Albums, aber als Beatles-Single nicht so lange erschienen, wie die Beatles zusammen waren auf dieser Compilation mit den Nummer 1 Hits, One, ist das Ding da dann mit drauf. Ihren verdienten Erfolg als Nummer 1 Hit hat das Stück in einer Coverversion der Gruppe Marmalade. Danach dann Wild Honey Pie, aufgenommen ab dem 20. August 68. Das ist eine reine Soloarbeit von Paul, der alle Instrumente spielte und auch alle Stimmen selbst sang. Sehr kurz. Und danach dann The Continuing Story of Bongo the Bill, aufgenommen ab 9.10. Oktober 68, und zwar quasi im Anschluss an die Session mit dem Liedchen I'm So Tired, das wir auch noch hören werden. Ja, und gewissermaßen einer der ersten Umweltsongs der Popgeschichte. Das Stück stammte von John, der sich in dem herrlich satirischen Text sehr kritisch mit dem sinnlosen Abschlachten von Wildtieren befasst. Oh, my God, I feel so right. did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill. What did you kill? Bungalow Bill. He went out tiger hunting with his elephant and gun. In case of accidents, he always took his mom. He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Deep in the jungle, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between the eyes. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. The children asked him if to kill was not a sin. That when he looked so fierce, his mommy butted in. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Geht's dann auch schon über an den nächsten Song, Still My Guitar, Gently Weeps, das wir dann in einer Woche hier hören. Denn übrigens, diese Sendung hier, OKB.fm, ist eine Sendung live on Tape aufgenommen. Das heißt also eigentlich gar nicht geschnitten, aber ich mag ja immer wieder, einer meiner beiden CD-Player, der hat immer wieder einen kleinen Aussetzer, sodass ich hinterher doch nochmal an muss, ans Schneiden. Also so ganz ist es dann doch nicht live on tape, aber ja, so quasi gewissermaßen. Die Carpenters, da gibt es heute nochmal zwei Stücke von ihrem Album The Carpenters Live on Stage, aufgenommen am 25. September 1971 bei einer Fernsehshow der britischen BBC in London, und zwar die Stücke For All We Know und Sometimes. The two of us, strangers in many ways, we've got a lifetime to share, so much to say, and as we go from day to day, I'll feel you close to me, but time reflect upon the good things, and those thoughts always center around those we love. And I think about those people who mean so much to me. And for so many years have made me so very happy. And I count the times I have forgotten to say thank you. And just how I love them. Oh, evening. I think she died from Beethoven. She loves the whipped routine, lays down a tune. The bird is always creeping from her room. I think she died for Beethoven. She left the way Puccini laid down a tune. And the bird is always creeping from her room. Ja, das war aus der Rubrik Beatles, ähnliches heute das Electric Light Orchestra und Jeff Lynne. Es war die Songs So Fine und Rock Aria und uns fehlt jetzt noch von aus dieser Strecke der Song Sweet Talking Woman. That's the way it's over. Ja, jetzt kommen wir zu den historischen Filmhits. Und da habe ich erstmal zwei Stücke von Al Jolson aus dem Film The Singing Fool von 1928. Einmal There's a Rainbow Around My Shoulder. Das ist das letzte Stück von der CD 9 dieser Box 3. Und dann das Stück Golden Gate. Das ist Titel 2 von der CD 10. Und danach dann Take a Chance on Love, Ether Waters aus dem Film Cabin in the Sky von 1943. I got a brand new little ditty I wrote about a week ago called There's a Rainbow Around My Shoulder. And I really think you'll like it. Now, boys, look, I want you to get real hot in this, you know, like la da da, ya da dee. Now you'll find it, number 2 in the blue book. Let's have it. All right, boys, take it. I'm happy, so happy, walking on air, the why and the wherefore, get someone I care for. I'm yelling and telling folks everywhere, I know that you love me, the one you I care. There's a rainbow round my shoulder, and a sky of blue above. Oh, the sun shines bright, the world's all right, for I'm in love. There's a rainbow round my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow and storm, I'll be warm, for I'm in love. Hallelujah, holla, folks will stare when they see that gravy solitaire. Step a little sugar, crazy, you're going nowhere. There's a rainbow round my shoulder, and a sky of blue above. And I'm shouting so the world will know that I'm in love. There's a rainbow around my shoulder, and a sky of blue above. Oh, the sun shines bright, the world's all right, for I'm in love. There's a rainbow around my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow and storm, I'll be warm, for I'm in love. Hallelujah, holla, folks will stare when you see that baby solitaire. That my little sugar, baby, baby, baby, you're going away. Hit it! There's a rainbow around my shoulder, and a sky of blue above, and I'm shouting so the world will know that I'm in love. I'm skinny, John. I'm skinny. I'm pussy cat. He's not telling you'd love it. And then I'll come back. I gotta have a little rest, you understand? I'll sing a thousand songs. But in the meantime, we'll have a little dance. Now look, stand close together when you dance, because the place is crowded, and if you're close together, why, well, anyway, let your conscience be your guide. Ready, boys? One, two. Where native hearts are true, they're playing Golden Gate. That's what they're playing, Golden Gate. Ah, and what a day. Yes, sir. Hey, hey. What a night, what a night. Hey, hey. Open up that Golden Gate. Hey, hey, friend, listen, you come here to dance, well, keep dancing, I'm telling you, none of that, ha-ha. Well, brother, you're sure putting it on, and how, if your wife saw you, and how, a little sun kiss, blood, I'm going strong now, it won't be long now, hit it, open up that, Go again. I'm hearing trumpets blow again, all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again, starry-eyed again, taking a chance on love. I thought that cars were a frame-up that I never would try, but now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now, I see a rainbow blending now. We'll have our happy ending now, taking a chance on love. Here I slip again, I'm gonna take that tip again. Got my grip again, taking a chance on love. And now I prove again that I can make life move again. In the groove again, taking a chance on love. I'm walking round with a horseshoe, and in clover I lie. Why, Mr. Rabbit, of course you better kiss your foot goodbye. On the ball again, I'm riding for a fall again. I'm gonna give my all again, taking a chance on love. I'm feeling fine again, that's why I'll rise and shine again. Lost my mind again, taking a chance on love. Here's where I sink again, I'm getting in the pink again. Headed for the brink again, taking a chance on love. This game I'm taking a crack at sure needs good luck with me. So I'm taking a whack at any black cat that I see. Boy, I'm booked again, I'm in the swim and hooked again. This goose of mine is cooked again, taking a chance on love. I gotta pull this timber before the sun go down. Get it across that river before the boys come round. Get it on down that dusty road. Come on, Jerry, let's tote this load, crying timber, timber. Lord, this timber gotta roll. Well, my old Jerry is the Arkansas mule. Been everywhere and he ain't no fool. Work it heavy, old Jerry gets sore. Pull so much, I won't pull no more. Crying, timber, timber. Lord, this timber gotta roll. Well, the boss kicked Jerry and he made him jump. Jerry ride and kick the boss on the rump. My old Jerry is a good old mule. Had it been me, Lord, I'd have killed that fool crying, Timber, Timber, Lord, this timber got rolled. Well, the boss tried to shoot old Jerry in the head. Jerry ducked that bullet and he stomped him dead. Stomped that boss till I wanted to scream. Should have killed him cause he's so mean, crying, Timber, Timber, Lord, this timber got a roll. Timber, Timber, Lord, this timber got a roll. Come on, you Jerry, hang your soul. You know this timber got a roll. Timber. Das war eben Harry Belafonte. Das ist diese Ecke der Folk-Urgesteine. Und jetzt geht es wieder weiter mit Leuten, die nicht ganz so bekannt sind. Steht schneller als der Wind weht, ich geh nur nach vorn. Ganz schlimm immerhin, wenn ich nur bald weg bin, halbwegs neu geboren, neu geboren, neu geboren, neu geboren. Übel dran irgendwann, wenn ich nur bald weg kann, schön euch nicht zu sehen. Hau drauf, Schlussverkauf, wenn ich nur schnell weglauf, Zeit für mich zu gehen, Zeit zu gehen. Zeit zu gehen, Zeit zu gehen. Wo ihr seid, will ich nicht verschimmeln, wer will schon sein wie ihr. Die Sonne scheint aus vielen Himmeln, scheißegal wie's steht, wenn's weitergeht. Ich hau ab aus der Stadt, in der nichts geklappt hat, Schuld wart immer ihr. Und wenn nicht, jetzt ist Schicht weg, bevor der Deich bricht. Wer jetzt bremst, verliert, wer bremst, verliert. Wer bremst, verliert. Wer bremst, verliert. Stolz, Kopf aus Holz, jeden Ball ins Haus gebolzt, immer ohne Sinn. Hau weg, kein Zweck, mal sehen, was noch im Ärmel steckt, wo ich besser bin, besser bin, besser bin, besser bin. Wo ihr seid, will ich nicht verschimmeln, wer will schon sein wie ihr. Die Sonne scheint aus vielen Himmeln, scheißegal, wie steht, wenn's weitergeht. Wer vergisst, dass die Welt eine Scheibe ist, hinten geht's bergan. Küss mich endlich, keiner hält, was er verspricht. Ich hab's nie getan, hab's nie getan. Hab's nie getan. Nie getan. Du gut, ich gut, weiß ja keiner, was er tut. Morgen wird man sehen, ob man irgendwann was zusammen machen kann. Willst du mit mir gehen, mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Sonne scheint aus wie den Himmel. Scheißegal, wie steht, wenn's weitergeht. Wenn's weitergeht, weitergeht. Wenn's weitergeht. Das war Jörg Czubke, wenn ich das richtig jetzt übersetzt habe oder ausgesprochen habe, den Namen. Es geht weiter mit Dota. Ich sitze und das Leben in Augenschein nehm, seh ich den Hinterhof vom schwarzen Himmel überdacht, wie gegenüber gerade jemand Licht ausmacht. Seh die hell erleuchteten Fensterkreuze auf der anderen Seite der Nacht. Hör in der Ferne Musik, es klirrt, es klingt wie ein Fest. Jemand lacht, ich höre es klimpern und husten. Auf dem Fensterbrett zum Himmel fehlen mir ein paar Wimpern zum Wegpusten. Also heb ich noch ein paar Sternschnuppen für dich auf. Von wo ich sitze und das Leben in Augenschein nehm, seh ich dich nicht mehr. Du hast mein Blickfeld geräumt, bist daraus verschwunden. Doch die verträumten Stunden der sonntäglich harmlosen Melancholie vergehen nie. Ohne dass ich mich dann frage, was du wohl so machst, ob du wohl gerade Schluck auf. Also heb ich noch ein paar Sternschnuppen für dich auf. Bei allen, die an Regentagen fallen, hinter den Wolken versteckt, wünsch ich dir viel Glück. Und wenn ich unter klarem Himmel steh und deine seh, wünsch ich dich nur für einen Augenblick zurück. falsche Pflicht zu siegen über mich vergisst du nie. Mich dazu ins Bett zu kriegen, denn ich lob der Infamie. Und die Tauben sehen verblödet uns beim Vögeln zu. Was blieb denn vom schönsten Frieden als ein ödes Ruckedigu? Spare jetzt mit klugen Worten, senk den vorwurfsvollen Blick. Wenn wir sieben Grappa-Sorten auf dem Weg zum Glück. Ins Fenster Fadenkreuz geschmiegt. Alle Welt versinkt im Nebel, wenn ich nichts zu trinken krieg. Überm Glanz der Seidenkissen verblassen Bahnen teuren Lichts. Und vom Gestank der Pappnarzissen wächst bei mir gar nichts, liebste nichts. Spare jetzt mit klugen Worten, senk den vorwurfsvollen Blick. Denn wir sieben Grappa-Sorten auf dem Weg zum Glück. Let's get it up. Straight to the top. Let's get it up. So, wir kommen jetzt zu der nicht ganz unproblematischen Musik der Edie Fuchs, die ja doch, naja, gewöhnungsbedürftig ist. At the end of the road, rooms are filled with my dreams, a lot. strangest house under the sun. I have been so many times. Muerte y amor en la velocidad, el tiempo que tiene que pasar. La casa español en la Godoy Cruz es la casa en mi corazón. I have been everywhere, beggars and kings, I was a carnival dog. I have known many of you. I came as a child and I leave as a man. Muerte y amor en la velocidad de un tiempo que tiene que pasar. La casa español en la Godoy Cruz es la casa en mi corazón. La la la, la la la, la la la, la la la, y vamos. La casa español en la Godoy Cruz es la casa en mi corazón. Robby Maria würde ich als einen guten Kumpel bezeichnen, der sehr oft mittlerweile in vielen Sendungen war und den ich immer noch gut leiden kann. Man achte auf diesen Unterschied, man auch immer gut leiden kann, weil er hat was getan, was ich dann nicht so nett fand, weil er hat ohne mein Wissen diese Veranstaltung Oka Beat on Stage seiner Plattenfirma gemeldet und die Plattenfirma dachte, naja, große Veranstaltung, immer hart und schöne Werk, da können wir GEMA kassieren. Ja, scheiße war es. Wir hatten zwei Gäste da und jetzt will die GEMA von mir Geld haben für eine Veranstaltung, für die ich kein Geld eingenommen habe. Das heißt, ich mache damit richtig doll viele Nasse und darf jetzt persönlich von meinem Hartz-IV-Geld bezahlen. Egal, ich bin eben trotzdem nicht sauer. Es war halt ein Versehen. Ich weiß halt das nächste Mal, dass ich mir künftig Künstler aussuche für Veranstaltungen, die nicht bei der GEMA gemeldet sind. Today I saw morning glory. I saw smiling faces too. I saw children playing fairy. I saw dogs chasing. So if you don't come back, I'm gonna be okay too. I got many things to look at. So if you don't come back, I'm gonna be okay too. I got many faces to smile at. I saw an old lady underground.

So, und an dieser Stelle darf ich sagen, das war's für heute für OKBeat FM für die 29. Kalenderwoche hier bei Radio Talentfabrik. Ein Kiezspaziergang mache ich am kommenden Samstag. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Postmarienburger Straße, Ecke Prenzlauer Allee. Infos findet ihr unter www.rolfgensrich.de.tl. Euer Nuschelbärchen nuschelt jetzt noch zum Schluss die letzten Ersätze und sagt Tschüss und see you later. Rolf Gensrich sagt Tschüss und see you later und ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und ich höre auf mit Johanna Zeul. Tschüss. Was geht's?